Kundgabe 1865. Empfangen durch Bertha Dudde am 26. bis 28.03.1941. Fortschritt der Seele. Göttlicher Wille. Nur das kann dem Willen Gottes entsprechen, was zur Vervollkommnung der Seele beiträgt. Und es ist daran der Maßstab anzulegen, was zu beachten wichtig ist im Erdenleben. Es hat keinen Wert für die Ewigkeit, Dinge zu vollbringen, die keine Fortschrittsmöglichkeit für die Seele bedeuten. Denn es nütze dann der Mensch, die ihm zur Höherentwicklung gegebene Kraft, in falscher Weise. Und also geht ihr auch die Zeit, die ihr dazu gewährt ist, verloren. Wenn der Mensch sein Denken und Handeln einer Prüfung unterzieht, so muss er es immer in Einklang bringen können mit dem göttlichen Willen. Das heißt, es muss eine seelische Reife zur Folge haben und es sind darum äußere Handlungen nicht nötig, die nicht ausgesprochene Liebeswerke sind, also dem Nächsten zum Heil gereichen. Eine Reihenfolge guter Taten verbirgt das Ausreifen der Seele. Es strebt die Seele der Vollkommenheit entgegen. Folglich erfüllt dann der Mensch den göttlichen Willen, wenn er ausführt, was die Annäherung an Gott nach sich zieht. Die Entfernung von Gott war Anlass zum Entstehen dessen, was den Menschen umgibt. Nun soll dieses dazu beitragen zur Verringerung der Entfernung. Was nun zum Erreichen dieses Zieles unternommen wird, ist dem Willen Gottes entsprechend. Was aber lediglich Selbstzweck ist, was irdischem Wohlleben dient oder zur Vermehrung der Materie beiträgt, vergrößert die Entfernung von Gott, kann also auch nicht Gott gewollt sein. Unterbrechung.